Funkkolleg Musikgeschichte. 19. Kollegstunde, konservativ gegen Neudeutsch oder was heißt außermusikalisch. Autor Dr. Thomas Kabisch. Programmmusik wird heute vor allem dort vor- und eingesetzt, wo man mit verminderter Aufnahmebereitschaft und unzureichenden musikalischen Vorkenntnissen rechnet. Der Schulmusiker, der die undankbare Aufgabe übernommen hat, Kindern und Jugendlichen die ernste Musik nahezubringen, wird bevorzugt zur Moldau greifen, in höheren Jahrgangsstufen zur Verklärten Nacht und dem Überlebenden aus Warschau, nicht zu einem Streichquartett von Beethoven oder dem Bläserquintett Arnold Schönbergs. Konzertveranstalter halten es, wie wir alle wissen, nicht anders. Wie sonst wäre zu erklären, dass Vivaldis vier Jahreszeiten ständig zu hören sind, seine vielen anderen Konzerte aber, die zum Teil qualitativ höher rangieren, selten oder nie. Programmmusik gilt als leichter verständlich, weil sie bildhaft sei und dem in musikalischen Dingen Ungeübten handfeste Anhaltspunkte biete. Wie erstaunt man da, wenn der Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick, dem Liszt's sinfonische Dichtungen zutiefst zuwider waren, diesen Kompositionen nicht Trivialität und Seichtheit, opportunistisches Schielen auf die Gunst des großen Publikums vorwirft, sondern Intellektualismus. Anlässlich einer Aufführung der sinfonischen Dichtung Le Prélude, die 1857 in Wien stattfand, schreibt Hanslick: Alles, was an den Liszt'schen Symphonien das Publikum fesselt und den Musiker interessiert, fließt nicht aus dem reinen Quell der Musik, sondern ist künstlich gebranntes Wasser. Die musikalische Schöpfung drängt sich bei Liszt nicht frei und ursprünglich ans Licht, er setzt sie auf dem Wege der Reflexion zusammen. An anderer Stelle heißt es: Allein die grübelnde Reflexion schaut mit stechend grauen Augen aus jedem Takt heraus. Das Rühmenswerte und Anziehende des Werkes ruht in den einzelnen, durch Reflexion vermittelten Pointen. Mit anderen Worten, das ist alles sehr geistreich und intelligent und gut durchdacht, aber Musik sind die sinfonischen Dichtungen Liszt's im eigentlichen Sinn nicht. Statt Schönheit mit den Mitteln des Klangs erzeugen sie ihre Pointen durch literarische Anspielungen. Statt musikalischen Zusammenhang zu entfalten, durch Bearbeitung von Themen und im Rahmen eines überschaubaren modulatorischen Grundrisses, überstürzen sich bei Liszt Charaktere in raschem Wechsel. Ihre Verbindung wird nicht mit musikalischen Mitteln realisiert, sondern durch Reflexion, begrifflich behauptet. Hanslick schreibt: Nirgends kommt eine Stimmung zur wahrhaften Ausprägung. Wir werden durch lauter Anfänge, Fragmente, Anregungen und Kontraste rastlos weitergetrieben, ohne zur Sammlung irgend Zeit zu gewinnen. Die geistreichsten Pointen können uns für die Ruhelosigkeit des Ganzen nicht entschädigen. Der Hörer wird jeden Augenblick durch einen gesuchten Kontrast aus der Stimmung gerissen. Geht er näher darauf ein, so findet er wahrscheinlich eine sinnreiche Motivierung, eine jener thematischen Anspielungen, die Wagner in Schwang gebracht hat, oder ähnliche Beziehungen, aber der Totaleindruck, den er mitnimmt, wird deshalb kein anderer. Hanslick hat sich beim Anhören der sinfonischen Dichtungen Franz Liszt's wohl einerseits so ähnlich gefühlt wie der Hörer einer Darbietung rein elektronischer Musik, der sich schwarzen Boxen gegenüber sieht, aus denen das Geräusch einer fahrenden Straßenbahn, in der nächsten Sekunde ein Zitat aus einem Streichquartett von Mozart und wieder einen Augenblick später ein weißes Rauschen tönt. Und zugleich wie der Hörer jener berühmten Komposition von John Cage, in der, ohne dass ein einziger Ton gespielt wird, lediglich durch gewisse einschlägige Handlungen der Musiker ein gegliedertes musikalisches Kunstwerk entsteht. Hanslicks Vorwurf an Liszt lautet: zu bunt und unsinnlich zugleich. Mehr gedacht als gefühlt. Statt reizvoller Mannigfaltigkeit schärfste Kontraste, statt wohlausgehörten musikalischen Zusammenhangs bloß bebilderte Ideen. Hanslick kann Liszt's Orchestermusik nicht ausstehen, gewiss. Aber seine Kritik benennt in negativer Form zentrale Züge der Konzeption der sinfonischen Dichtung. Erstens, die Kontraste, der rasche Wechsel gegensätzlicher Charaktere, übersteigen bei weitem jenes Maß, das in der Musik der Wiener Klassik innerhalb eines einzelnen Satzes üblich und möglich war. Zweitens, diese Kontraste, die in einer Form klassischen Typs nicht mehr aufzufangen wären, sind Bestandteil eines Werks, in dem Gedankliches eine zentrale Rolle spielt. Drittens, jedoch auch dies sieht Hanslick sehr klar, das Programm zieht literarische oder philosophische Elemente in das kompositorische Spiel hinein, Das Programm ist aber selbst nur ein Bestandteil des ästhetischen Gegenstands, nicht sein Kern oder der Träger des Gehalts. Liszts sinfonische Dichtungen waren in den Jahren zwischen 1848 und 1861, von denen diese Studieneinheit des Funkkollegs handelt, der zentrale Gegenstand, an dem sich die Diskussionen über Grenzen, Möglichkeiten und Zukunft der Instrumentalmusik entzündeten. Damals bildeten sich um und gegen Liszts Weimarer Kreis regelrechte Parteien. Die Zukunftsmusiker oder Neudeutschen, die für sinfonische Programmmusik und für Wagners Theorien des musikalischen Dramas waren, auf der einen, die Konservativen auf der anderen Seite, deren Vorliebe eher Mendelssohn und Schumann galt. So wichtig die grundlegenden Differenzen der Parteien, ihr Streit um Wesen und Aufgaben der Musik ist, wir werden darauf zurückkommen, so bemerkenswert erscheinen gerade wegen der gegensätzlichen Beurteilung die Übereinstimmungen in der Darstellung des Mechanismus der umstrittenen Werke. Franz Brendel, der Ideologe der Neudeutschen, wie Karl Dahlhaus ihn nennt, hebt in seiner positiven Charakterisierung der sinfonischen Dichtungen Liszts dieselben Merkmale hervor wie sein Gegenspieler Hanslick. Gegensätze gelangen zur Darstellung, die ihren Abschluss nicht allein mehr in der Stimmung finden, nicht mehr allein aus dieser heraus verständlich sind, zu deren Lösung im Gegenteil die Idee des Ganzen zu Hilfe gerufen werden muss. Liszt ergreift mit der dichterischen Fantasie die mannigfaltigsten Stoffe und zieht sie in das musikalische Gebiet herein. Hier hat man das Gefühl, wie der Autor an die höchsten Fragen der Menschheit herangetreten ist, denkend, nicht bloß empfindend und unbewusst, und es ist dies somit eine neue Seite, welche dem Umkreise der Tonkunst, dem musikalischen Bewusstsein erobert wurde. Es sind nicht mehr die in sich abgeschlossenen, spezifisch musikalischen Bewegungen der Seele, es ist eine Einheit von Geist und Seele, Bewusstem und Unbewusstem, eine neu erreichte Stufe innerer Tätigkeit. Was Hanslick an Liszts Musik als Mangel empfindet, erscheint Brendel als Vorzug. Was dem einen aus inneren Gründen unmöglich und wider die Natur der Musik erscheint, ist für den anderen historisch notwendig und unumgänglich, soll die Musik nicht hinter dem allgemeinen geistigen Stand der Zeit hoffnungslos zurückbleiben. Doch bevor wir uns mit den Argumenten der streitenden Parteien im Detail beschäftigen, scheint es angebracht, ein lebendes Exemplar der von Liszt begründeten Gattung aus der Nähe zu betrachten. Hamlet, zehntes Werk des auf eine Gesamtzahl von 12 angelegten Zyklus der sinfonischen Dichtungen, entstand 1858 als Vorspiel zu Shakespeares Theaterstück. Die Partitur enthält, anders als die Bergsinfonie oder Orpheus, weder eine programmatische Skizze noch einen literarischen Text. Lediglich eine Fußnote findet sich, eine Fußnote zu einer Episode, die Liszt, der seine Werke oft und mehrfach umarbeitete, erst später hinzukomponierte. Die Fußnote lautet: Dieser Zwischensatz, 3/2 Takt, soll äußerst ruhig gehalten sein und wie ein Schattenbild klingen, auf Ophelia hindeutend. Dem Hinweis ist zu entnehmen, dass Liszts Stück sich wenigstens an einigen Stellen direkt auf das Schauspiel als Vorlage bezieht. Man weiß darüber hinaus aus Briefen, dass eine ganz bestimmte Aufführung und Deutung der Gestalt des Hamlet auf Liszt nachhaltigen Eindruck machte. Über all dies wollen wir später genauer sprechen. Zunächst sehen wir uns die Musik für sich genommen näher an, wobei sich die Untersuchungen, die Dieter Torkewitz und Karl Dahlhaus an Liszts Hamlet durchgeführt haben, als überaus hilfreich erweisen. Die ersten 4 Takte enthalten sämtliche Elemente, sozusagen die tragenden Teile des Stücks. Hören Sie diesen Anfang und die anschließende Sequenz. Die Elemente, die in diesen Takten exponiert werden, sind ein melodischer Bogen, ein Rhythmus und das Intervall der Terz. Eine Folge zweier nicht verwandter Harmonien. Und ein Einzelton, der umgefärbt wird, indem er vom gestopften Horn in die Flöte wandert. Im Zusammenhang. Die getupften Töne der Kontrabässe und Pauken, mit denen das viertaktige Modell wie die folgende Sequenz schließt, sind rhythmisch eine Variante der punktierten Gestalt, von der die Rede war. Harmonisch ist diese Variante zunächst in Takt 3-4 in den Satz integriert. Im zweiten Teilabschnitt aber bleibt sie ohne harmonische Einbindung. Beim ersten Mal ergänzen Pauken und Kontrabässe den Akkord der Bläser durch den Grundton Fis und spielen anschließend die Auflösung, ein H. Beim zweiten Mal in der Sequenz spielen Bässe und Pauken dieselben Töne, Fis und H, aber ein harmonischer Zusammenhang zum Akkord der Bläser, der eine Terz nach oben gerückt ist, besteht nun nicht mehr. Man sieht hieran, dass Liszt in diesen ersten 8 Takten keine motivische Einheit, kein geschlossenes Thema gar vorstellen will, sondern eine Konfiguration einzelner, relativ selbstständiger Elemente. Diese Elemente werden im Stück, jedes für sich und unabhängig von den anderen, entfaltet, abgewandelt, umgeformt. Im Falle des punktierten Rhythmus begann der Prozess der Veränderung, wie wir gesehen haben, bereits innerhalb des Modells selbst. Die beiden wichtigsten thematischen Gestalten, das Hamlet-Thema und das Ophelia-Thema, die als Haupt- bzw. Seitensatz fungieren, erscheinen erst spät, nach über 100 bzw. 150 Takten, und beide zehren in unterschiedlicher Weise von den beschriebenen Elementen. Im Ophelia-Thema ist das charakteristische Terzintervall gut herauszuhören. Die herzergreifende Kantilene der Solovioline ist eine ausgesponnene Version des melodischen Bausteins. Im Hamlet-Thema sind eine Variante des rhythmischen und die intervallische Substanz des melodischen Elements zu einer charakteristischen thematischen Einheit verschmolzen. Diese Art von Verschmelzung stellt nur einen besonderen Fall innerhalb des Spektrums der vielfältigen Möglichkeiten dar, wie Liszt die Elemente des Anfangsmodells, die er unabhängig voneinander entwickelt und abwandelt, miteinander reagieren lässt. mannigfache und wechselnde Verknüpfungen der Elemente möglich zu machen und dies, wie wir sehen werden, zur Formbildung zu nutzen, dazu dient, darauf zielt die Technik der Komposition von Elementarteilchen. Die folgenden drei Passagen unterscheiden sich durch die Art und Weise der Elementverknüpfung. Im ersten Fall werden eine Taktgruppe, die primär melodisch bestimmt ist, und eine andere, die vor allem von dem bekannten punktierten Rhythmus zehrt, mehrfach nacheinander gespielt. Waren im ersten Beispiel kontrastierende Partien sukzessiv gegeneinander gestellt, so erklingen im folgenden, dem Trauermarsch aus dem Schlussteil des Werks, eine melodische und eine rhythmische Ableitung gleichzeitig. Gleich simultan kombiniert, waren die Elemente im eben gehörten Fall, weil auf verschiedene Stimmen verteilt, doch voneinander gesondert und unterscheidbar. Während im letzten Beispiel, dem Hamlet-Thema, das Sie schon kennen, die rhythmische und die melodische Komponente in einer einzigen Stimme zur Einheit und Verschmelzung gebracht sind. Der Prozess der Entfaltung und Verflechtung der einzelnen Elemente führt zur Ausbildung verschiedenartiger Großabschnitte, die sich zu einer gegliederten und sinnvollen Gesamtform fügen. Es gibt Abschnitte, in denen die Elementarteilchen jedes für sich behandelt werden und wechselnde kurzfristige Verbindungen eingehen. Daneben gibt es andere Teile, die von festen Zuordnungen der Elemente bestimmt sind. Es würde zu weit führen, Takt für Takt zu zeigen, wie diese beiden Bauprinzipien in Hamlet wirken. Ganz grob kann man unterscheiden: die Exposition der Elementarteilchen in den Takten 1 bis 8, einen ersten Großteil mit gesonderter Behandlung der Elemente, einen zweiten, der von festen Anordnungen der Elemente, den beiden Themen nämlich, ausgeht, und einen Schluss, in dem die beiden Bauweisen hart und mehrfach aufeinandertreffen. Liszts sinfonische Dichtungen, entstanden aus der Tradition der Konzertouvertüre, wollen die große sinfonische Tradition fortführen, zu der wesentlich die Sonatenhauptsatzform und der Zyklus von meist 4 kontrastierenden Sätzen gehört. In Hamlet sind Züge der Sonatenhauptsatzform und des Sonatenzyklus übereinander projiziert. In der Exposition, deren Themen nicht nur im Charakter, sondern auch tonal kontrastieren, Hamlet erscheint in H-Moll, Ophelia in Des-Dur, D-Dur, in der Exposition lassen sich, wegen der außerordentlichen Ausdehnung des Hauptsatzes und weil der Seitensatz wiederholt wird, zugleich Umrisse eines raschen ersten und eines langsamen Satzes ausmachen. Die beiden Teile der Ophelia-Episode umschließen eine knappe Durchführung. Die anschließende Partie im Dreivierteltakt hat Scherzo-Charakter und zugleich Reprisenfunktion. Nicht die beiden Themen allerdings werden wieder aufgenommen, sondern verändert und in veränderter Reihenfolge die Materialien und Gestalten des ganzen ersten Teils. Wörtlich wiederholt werden die Einleitungstakte, die ja nichts anderes sind als die knappste Exposition der Elementarteilchen. Indem dieser reprisenartige Teil im Trauermarsch zu eigener, neuer Formulierung findet, erfüllt er außerdem die Funktion, die im viersätzigen Zyklus das Finale einnimmt. Fassen wir den bisherigen analytischen Befund zusammen. Erstens. Liszts Hamlet basiert auf einer Reihe musikalischer Elemente, die unabhängig voneinander entfaltet und unterschiedlich miteinander verknüpft werden. Zweitens, neben der formalen Disposition, die aus dem kalkulierten Einsatz dieser Elemente und ihren Verknüpfungsmöglichkeiten resultiert, wird auf die Formen der symphonischen Gattungstradition zurückgegriffen, werden Sonatenhauptsatz und Sonatenzyklus überlagert. So entsteht ein mehrdeutiger musikalischer Prozess. Und Mehrdeutigkeit, oder wie man vornehm sagt, Ambiguität, ist in der Kunst im Unterschied zum täglichen Leben eine Tugend. Sie erfordert allerdings einen beweglichen, fantasievollen Hörer. Bevor wir uns an die Analyse der programmatischen Komponente des Stücks begeben und ihr Verhältnis zur strukturellen und formalen Ebene untersuchen, hören Sie Liszts sinfonische Dichtung Hamlet im Zusammenhang. Wie nun sind das Programm und der instrumentale Verlauf des Hamlet aufeinander bezogen? Zunächst, Liszts Stück hat keine Fabel. Es ist keine akustische Bebilderung der Shakespeare-Vorlage. Weder erscheint ein Geist, noch findet ein Ringkampf statt in Ophelias Grab. Die sinfonische Dichtung gibt vielmehr ein Porträt des Helden. Doch sie kommt andererseits nicht ohne handgreifliche Entsprechungen zum äußeren Verlauf des Schauspiels aus. Sie enthält ein Hauptthema, das offenkundig Hamlet repräsentieren soll. Eine Ophelia-Episode, die man wohl auch ohne den ausdrücklichen Hinweis des Komponisten als solche identifizieren würde. Und eine Trauermarsch am Schluss, der nicht nur direkt mit der letzten Regieanweisung Shakespeares zu tun hat, sondern auch auf die gegen Ende des Theaterstücks steigende Zahl von Todesfällen hinweist. Diese Entsprechungen sind nicht mehr und nicht weniger als Verknüpfungspunkte, Scharniere in der Konstruktion der sinfonischen Dichtung. Nicht mehr, weil die Beziehung zwischen instrumentalmusikalischem Prozess und literarischer Vorlage nicht in Einzelstellen und einzelnen Entsprechungen zu suchen ist, sondern in dem, was mit dem musikalischen Material und den literarischen Anspielungen geschieht. Nicht weniger, weil man ohne solch drastische Entsprechungen gar nicht auf die Idee käme, Musik und Programm spezifisch gegen und ineinander zu hören und zu denken. Liszts Themen blicken, wenn man es bildhaft sagen will, nach zwei Seiten. Sie haben eine Bedeutung, einen semantischen Aspekt und einen musikalisch-formalen, strukturellen. Sie haben eine Bedeutung im Zusammenhang des Schauspiels und erfüllen zugleich eine Funktion im Prozess der musikalischen Form. Ohne diese janusköpfigen Themen käme gar keine Beziehung zwischen musikalischer und literarischer Ebene zustande. Aber es ist wenig sinnvoll und geht an Liszts Idee der sinfonischen Dichtung vorbei, wenn man beginnt, über den symbolischen Gehalt einzelner Wendungen zu philosophieren und in den ersten vier Takten des Hamlet die Ingredienzien des berühmten Sein-oder-Nicht-Sein-Monologs zu suchen. Der Status, den unmittelbare Verknüpfungen zwischen Vorlage und Musik, Hamlet-Thema, Ophelia-Thema, Trauermarsch, bei Liszt haben, lässt sich durch einen Vergleich mit den Problemen klassischen Formhörens verdeutlichen. Aha, das soll Ophelia sein, sagt für sich genommen genauso wenig über Sinn und Zusammenhang des Hamlet wie Aha, das ist das zweite Thema, über Beethovens dritte Sinfonie. Entscheidend ist in beiden Fällen, was mit Ophelia und dem Seitensatz weiter geschieht. Aber ohne die beiden Stellen als Ophelia-Verkörperung bzw. als bestimmte formale Position der Sonatenhauptsatzform verstanden zu haben, bleibt, was folgt, dem Verständnis verschlossen. Das Programm des Hamlet hat zunächst erläuternde, hinweisende Funktion für den instrumentalmusikalischen Prozess. Es ist eine Art didaktisches Hilfsmittel. Hamlet ist kein positiver Held und auch kein verabscheuungswürdiger Feigling. Er ist eine zutiefst zwiespältige Figur, die einerseits handelt, und zwar ausgesprochen vorausschauend und planend, andererseits aber nicht, wie man erwartet, ein bestimmtes, erstrebenswertes Ziel verfolgt. Vielmehr münden Hamlets Handlungen einzig darin, die tragische Struktur der Situation, ihre innere Verfasstheit, ans Licht zu bringen. Wer Shakespeares Stück und die sprichwörtliche Zerrissenheit seines Titelhelden kennt, wird von einem ambitionierten musikalischen Porträt des Hamlet niemals einen eindimensionalen Charakter erwarten. Ein einzelnes Thema, egal wie es ausschaut, kann die literarische Figur Hamlet nicht angemessen musikalisch wiedergeben. Man sucht nach einander widerstreitenden Faktoren, nach einem musikalischen Äquivalent der Widersprüche, welche die Bühnenfigur kennzeichnen, und wird so auf den strukturellen Prozess, auf die selbstständigen Elemente und ihre Verwicklungen gelenkt. Man beginnt, auf die Zusammensetzung und Entstehung des Hauptthemas zu hören und versteht, dass es deshalb so unglaublich spät kommt, weil das Gewicht der musikalischen Darstellung auf dem Prozess liegt, der davor stattfindet. Umgekehrt wirkt die Musik interpretierend und kommentierend auf die Grundidee des Theaterstücks zurück. Bei Goethe liest man: Shakespeare hat schildern wollen, eine große Tat auf eine Seele gelegt, die der Tat nicht gewachsen ist. Ein schönes, reines, edles, höchst moralisches Wesen, ohne die sinnliche Stärke, die den Helden macht, geht es unter einer Last zugrunde, die es weder tragen noch abwerfen kann. Liszts Hamlet ist ein anderer. Nachdem er 1856 den Schauspieler Davison in dieser Rolle gesehen hatte, schreibt Liszt in einem Brief: Hamlet ist kein Träumer, der unter der Last seiner Aufgabe zusammenbricht, wie man ihn seit Goethe zu sehen gewohnt ist, sondern vielmehr ein intelligenter und tatkräftiger Prinz mit hohen politischen Zielen, der den rechten Moment abwartet, um Rache zu nehmen und damit zugleich sein Ziel zu erreichen, anstelle seines Onkels König zu werden. Liszt ist der aktive, tätige Zug an Hamlet wichtig. Und diese Deutung zeigt sich in der musikalischen Komposition etwa in den scharfen Rhythmen und dem entschiedenen Gestus des endlich zustande gekommenen Hauptthemas. Neben solch eher handgreiflichen, interpretierenden Rückwirkungen der Musik auf die Vorlage ergeben sich bestimmte Deutungen des Theaterstücks gerade aus dem inneren Prozess der Musik, auf den umgekehrt, wie wir gesehen haben, das Programm allererst hinweist. Der Trauermarsch gewinnt durch seine doppelte Existenz, als Element der Vorlage und des musikalischen Zusammenhangs, eine neue Dimension. Kein Detail an ihm ist nämlich musikalisch neu. Er ist vollständig aus dem Anfangsmaterial gebildet, nichts kommt von außen hinzu. Und diese spezifische musikalische Realisierung, die strenge strukturelle Integration und Ableitung des Trauermarschs, bringt aufs Deutlichste die innere Notwendigkeit und Zwangsläufigkeit zu musikalischer Erscheinung, mit der die Situation im Drama auf den tödlichen Ausgang zustrebt. Schließlich übt das Drama Wirkungen auf die musikalische Konstruktion aus, die über die erwähnte hinweisende didaktische Funktion hinausgehen. Aus der Analyse der strukturellen Verfahren hatten wir als Ergebnis einen formalen Grundriss gewonnen, dessen Teile sich durch die Art und Weise der getrennten oder verbundenen Entfaltung der Grundelemente unterschieden. Der mittlere Abschnitt, beginnend mit der Ophelia-Episode, besteht aus einer Folge kontrastierender, mehr rhythmisch und mehr melodisch geprägter Taktgruppen. Nur, worin unterscheidet sich dieser Mittelteil qualitativ von der Hinführung zum Hauptthema, in der gleichfalls Elemente gesondert verhandelt wurden? Um das zu begreifen und zu hören, muss man sowohl auf das Sonatenmodell, vor allem aber auf das Programm zurückgreifen. Entscheidend ist, dass aus der losen Motivkonfiguration des Beginns Themen geworden sind, die, weil sie Hamlet und Ophelia repräsentieren, nicht nur als äußerlich verschieden, sondern als bestimmter Gegensatz, als gegensätzlich und zugleich aufeinander bezogen wahrgenommen werden. Die besondere Qualität des Mittelteils liegt also in seiner reichen inneren Differenzierung, die auf der maximalen Dichte der Beziehungen zwischen Struktur, Form und literarischer Vorlage beruht. Zu bunt und unsinnlich zugleich, mehr gedacht als gefühlt. So hatten wir im ersten Teil der Kollegstunde den Vorwurf zusammengefasst, den Eduard Hanslick gegen die sinfonischen Dichtungen Liszts erhebt. Wir können nun nach der Hamlet-Analyse besser verstehen, auf welche Sachverhalte diese Kritik zielt. Die folgende Bemerkung, die August Wilhelm Ambros im Sinne Hanslicks über die sinfonische Dichtung die Ideale macht, lässt sich unmittelbar auf die Ophelia-Passage des Hamlet beziehen. Diese Stelle und viele ähnliche geben uns Licht, warum wir so oft bei den Instrumentalwerken Liszts den Eindruck haben, als sei das sehr schön, sehr genial, sehr meisterhaft, sehr ergreifend, aber es wolle der Inhalt des Ganzen nicht so recht und rein in Musik aufgehen. Aus jenem eben mitgeteilten Andante-Anfang. Ambros gibt ein Beispiel, anstelle dessen wir uns, wie gesagt, die Ophelia-Episode denken können. Aus jenem mitgeteilten Andante-Anfang will sich, man fühlt es, musikalisch einer jener langsamen Sätze entwickeln, wie in dergleichen insbesondere Beethoven eine Welt von Schönheit und Empfindung zu legen verstanden hat, umsonst. Das Schillersche Gedicht ist unbarmherzig mit neuen Strophen hinterdrein, die komponiert, das heißt musikalisch so gut es geht, ausgedrückt sein wollen, und es bleibt musikalisch beim bloßen Ansatze zum Schönsten und Bedeutendsten. Und auch die folgende Feststellung, die Harmonik betreffend und von Ambros wiederum an den Idealen getätigt, können wir aus unserer Kenntnis des Hamlet bestätigen. Charakteristisch ist bei Liszt jene, fast möchte man sagen, Scheu, einem Tonstück eine bestimmte Grundfärbung durch eine bestimmte Haupttonart zu geben. Man kommt oft, wenn das Stück schon ziemlich lange dauert, in Verlegenheit zu sagen, aus welchem Tone es denn eigentlich geht oder ob überhaupt irgendeine bestimmte Tonart gemeint sei. Dadurch erhalten die Kompositionen ein eigentümlich aufgeregtes Wesen. Ambros kommt zu dem Schluss, dass Liszts Idee der Programmmusik, wie sie exemplarisch in den sinfonischen Dichtungen realisiert ist, an einem unlösbaren inneren Widerspruch leidet. Beide Künste, Poesie und Musik, verschmelzen hier zu einem dritten, das weder ganz Musik noch ganz Poesie ist. Die Poesie verliert bei diesem Prozesse die Sprache, sie wird stumm und klingelt mit dem stummen Glöckchen der Musik. Die Musik verliert ihre Fähigkeit, den Tonstoff nach ihrer Weise zu formen, ihren Weg frei gehen zu können. Sie wird lahm, sie muss sich von der Poesie auf den Rücken nehmen und forttragen lassen. Warum? Diese Frage stellt sich immer dringender. Warum versucht Liszt überhaupt, Instrumentalmusik und Literatur zusammenzuspannen? Wenn ihm die Instrumentalmusik zu unbestimmt ist, zu vage, dann könnte er doch die Gattung wechseln und zum Beispiel Opern schreiben, wie sein Freund Richard Wagner. Der hatte aus der Entwicklung der Sinfonik bei Beethoven den Schluss gezogen, dass die reine Instrumentalmusik an eine innere Grenze gekommen und sinnvoll nur durch das Musikdrama fortzuführen sei. In der Oper gelten auch für Hanslick andere Gesetze. Aber Liszt bleibt ja im Bereich der instrumentalen, der sinfonischen Musik, führt in neuer Weise die Gattung der Sinfonie fort. Was sagt Liszt selbst in seinen zahlreichen Aufsätzen zu diesen Fragen? Zunächst, Liszt steht der Oper reserviert gegenüber, obwohl oder weil er selbst sich lange Jahre auf ihrem Feld versucht hat, freilich ohne zu einem befriedigenden Ende zu gelangen. Und obwohl er die Opern Richard Wagners, insbesondere in Weimar, unermüdlich aufführte und zudem in Artikelserien über alle Maßen lobte. Aber er meint, der Oper fehlt der unbeschreibliche Zauber der Perspektive, der Luftspiegelung des Halbschattens, der der Fantasie das Schauen wunderbarer Bilder gestattet. Die unzulängliche Wirklichkeit der Bühne würde diese hindern, sobald sie die glänzenden Visionen der Einbildung durch Schauspiele ersetzen will, die jenen gegenüber nur als Parodien erscheinen können. Und es unterliegt keinem Zweifel, dass die Kunst in vielen Fällen nicht das Geringste einbüßt, wenn sie darauf verzichtet, alles darstellen, alles vergegenwärtigen, alles den Sinnen fasslich machen zu wollen. Denn der Geist errät mehr, als man ihm zeigen kann. Ja, in manchen Punkten geht die Einbildung so weit über die Möglichkeit der Darstellung hinaus, dass diese vergeblich den Versuch machen würde, es mit ihr aufzunehmen. Was Liszt an der Instrumentalmusik so hochschätzt und in der Oper vermisst, ist, wie man mit E.T.A. Hoffmann sagen könnte, ihre ahnungsvolle Unbestimmtheit. Und man kann aus der zitierten Passage schließen, dass es Liszt bei der Erfindung der sinfonischen Dichtung darum zu tun war, diese Qualität zu bewahren, keinesfalls in plattem Sinn instrumentale Wahrheit durch programmatische Bestimmtheit, ästhetische Vieldeutigkeit durch begriffliche Eindeutigkeit zu ersetzen. In seiner Schumann-Abhandlung aus dem Jahre 1855, die zu den drei großen Texten zählt, in denen Liszt, indem er über das Werk anderer schreibt, sein Konzept der sinfonischen Dichtung entwickelt, wird der Vorzug der Instrumentalmusik noch unmissverständlicher dargelegt. Wir unsererseits sind weit davon entfernt, den hohen Vorzug der Musik auch ohne jedes Programm leugnen zu wollen. Einen Vorzug, welchen Goethe in den Worten aussprach: Die Würde der Kunst erscheint bei der Musik am eminentesten, weil sie keinen Stoff hat, der abgerechnet werden müsste. Sie ist ganz Form und Gehalt und veredelt alles, was sie ausdrückt. Liszt fährt dann fort. Der Instrumentalkomponist könne durch Erhabenheit des Gefühls und Gewalt der Formen höher als jeder andere und sogar zu einer Höhe hinaufsteigen, zu welcher kein Programm ihm zu folgen vermag. Offenkundig empfindet Liszt selbst den Versuch, Musik und Poesie in einem instrumentalen Werk zu vereinigen, als durchaus problematisch. Aber warum lässt er sich auf dieses Unternehmen überhaupt ein? Wo steckt das Problem? Und woher rührt die Notwendigkeit, eine neue Gattung zu erfinden? Oder sind die Programme nur ein äußerliches Beiwerk, das gar nicht zur Sache selbst gehört? Das Programm ist das Medium, welches die Musik demjenigen Teil des Publikums, der aus Denk- und Tatmenschen besteht, zugänglicher und verständlicher machen wird, als sie es war. Bis jetzt ist sie ihnen fremd geblieben, und wenn sie gewissermaßen wegwerfend von ihr sprechen, so dürfen wir uns nicht darüber wundern. Da die gebildetste und aufgeklärteste Schicht der Gesellschaft größtenteils Menschen umschließt, die den verschiedenen Arbeiten des Geistes oder den verschiedenen Formen eines tätigen Lebens sich widmen, wurde die Musik da, wo sie es am meisten sein sollte, am wenigsten verstanden. Also schließt man im ersten Augenblick, haben die eingangs der Kollegstunde erwähnten Schulmusiker und Konzertveranstalter doch recht. Programmmusik ist für die Zurückgebliebenen. Aber Liszt spricht nicht von störrischen Schülern, sondern von den Denk- und Tatmenschen, die er überdies die aufgeklärteste Schicht der Gesellschaft nennt. Von zurückgeblieben kann also nicht die Rede sein. Eher von einer gewissen Kritik an einer Musik, die sich, indem sie ihre inneren Möglichkeiten entfaltete und immer differenzierter wurde, von den Hörern entfernt hat. Und zwar von Hörern, auf die es Liszt in besonderer Weise ankommt. Die Denk- und Tatmenschen, das ist keine gesellschaftliche Randgruppe, das sind die Träger des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen enormen Aufschwung erlebte. Liszt sieht die soziale Funktion der Musik gefährdet. Die wichtigen und wunderschönen Qualitäten der Musik, die sie sich im langen Prozess ihrer Entwicklung angeeignet und vervollkommnet hat, werden von den tragenden gesellschaftlichen Schichten nicht angenommen. Diesen Zustand will Liszt weder hinnehmen, noch in einen besonderen Vorzug umlügen, nach dem Motto, dass die mich nicht verstehen, beweist mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die Kluft zwischen der Entwicklung der autonomen Musik und der Gesellschaft zu schließen, dieses Ziel, das Liszt während seiner virtuosen Jahre wie später als Komponist von Kirchenmusik verfolgte, liegt als Motiv auch der Erfindung der sinfonischen Dichtung zugrunde. Angesichts dieser Zielsetzung, die Liszt sich mit den sinfonischen Dichtungen zu erfüllen vorgenommen hat, erscheinen unsere bisherigen Überlegungen zum inneren Mechanismus einer sinfonischen Dichtung unzureichend und ergänzungsbedürftig. Über Sinn und Unsinn, Gelingen oder Scheitern des Projekts und der Gattung ist rein technisch durch Untersuchung des Verhältnisses, in dem Programm und Musik sich zueinander befinden, nicht endgültig zu urteilen. All die umstrittenen Praktiken, die Grenzüberschreitung ins Reich der Literatur, all die formalen Neuerungen, sie haben ihre Begründung, ihr Motiv letzten Endes in einem bestimmten Verständnis von der gesellschaftlichen Aufgabe der Musik. Genau genommen ist diese Aufgabe eine zweifache. Die soziale Basis der Musik soll gesichert und mit Musik zur Versöhnung gesellschaftlich produzierter Widersprüche beigetragen werden. Das erste der beiden miteinander verknüpften Ziele reagiert auf Vorbehalte, die von verschiedenen Philosophen gegen die Musik vorgetragen wurden. Kant fand in ihr mehr Genuss als Kultur. Hegel sah ihren möglichen Wert für den modernen Menschen durch ihre zeitliche Struktur in Frage gestellt, ganz abgesehen von der seiner Auffassung nach abnehmenden gesellschaftlichen Macht der Kunst generell. Für einen Musiker, der über das, was er tut, nachdenkt, sind solche Thesen eine Provokation. Das zweite der beiden Ziele, die Idee, Musik müsse und könne, wie man heute sagen würde, eine sozial-integrative Kraft werden, hat seinen Ursprung in religiös-sozialistischen Theorien, mit denen Liszt während seiner Pariser Jahre in Berührung kam. Der Künstler als Mittler zwischen Volk und Gott, der zur Versöhnung der gespaltenen Gesellschaft und zur Schaffung einer brüderlichen Gemeinschaft beiträgt. Diese Vorstellung propagierten sowohl die Saint-Simonisten als auch der Abbé Lamennais. An Liszts Projekt der sinfonischen Dichtung lassen sich unterscheiden eine allgemeinere Aufgabenstellung und eine spezielle Lösung. Die Lösung, das heißt die Verbindung von Programm- und Instrumentalmusik, veraltete sehr rasch. Die sinfonischen Dichtungen wirken im Gegensatz zu den Kompositionen der Pariser Jahre eigentümlich blutleer und bildungsbürgerlich idealistisch. Während jene frühen Stücke teilhaben am sozialen und politischen Aufbruch im Frankreich der Julirevolution, ist die Kraftlosigkeit der sinfonischen Dichtungen eine notwendige Folge des vergeblichen Versuchs, die nach der missratenen Revolution von 1848 verfestigten gesellschaftlichen Widersprüche in Deutschland auf ästhetischem Wege zu lösen. Die Problemstellung aber, die Liszt mit Hilfe der sinfonischen Dichtungen zu bewältigen trachtete, besitzt bis heute Aktualität. Ja, man kann vielleicht sogar sagen, dass es erst durch die Entwicklung der neuen Musik nach 1945 möglich geworden ist, die Bedeutung der Liszt'schen Entdeckung in vollem Umfang zu erkennen. Dass eine Musik, die den Anspruch erhebt, zeitgenössisch zu sein, den Konflikt zwischen Autonomieanspruch und gesellschaftlicher Realität zum Gegenstand des Komponierens selbst machen muss. Hanslicks Kritik an Liszt betrifft beide Aspekte, die Aufgabenstellung ebenso wie die Lösung, jedoch in ganz unterschiedlicher Weise. Seine Kritik der sinfonischen Dichtungen ist dogmatisch, insoweit ihr ein verengter Begriff von Musik zugrunde liegt. Ein literarisches Programm besteht zwar nicht aus Tönen, kann jedoch zum Bestandteil eines musikalischen Kunstwerks werden. Und zwar, indem es in den Funktionszusammenhang der Form eintritt, den Hanslick selbst immer wieder als ausschlaggebendes Kriterium des Musikalischen hervorgehoben hat. Unsere Analyse des Hamlet zeigte, dass man mit Hilfe der Hanslickschen Kategorie der funktionalen Form die Hanslicksche Kritik, literarische und gedanklich reflexive Momente müssten notwendig außermusikalisch bleiben, widerlegen kann. Was Hanslicks Distanz zu Liszts Lösung, die Beurteilung der Funktionsweise von Programmmusik betrifft, so deutet sich also die Möglichkeit einer Vermittlung zwischen den Parteien an. Anders liegt die Sache, betrachtet man die Vorstellungen, die Liszt und Hanslick von der Funktion der Musik in der Gesellschaft haben. Dass ein vernünftiger und der Welt zugewandter Mensch sich in ein Stück tönende Luft versenkt, ist für Hanslick nur unter einer Bedingung sinnvoll und vertretbar. Wenn die Musik, statt Ideen oder Gefühle oder irgendetwas anderes, was es schon gibt, zu verdoppeln, etwas Eigenes, Spezifisches und Neues in Ohr und Geist des Hörers bringt. Dieselben Leute, welche der Musik eine vorragende Stellung unter den Offenbarungen des menschlichen Geistes vindizieren wollen, welche sie nicht hat und nie erlangen wird, weil sie nicht imstande ist, Überzeugungen mitzuteilen, dieselben Leute haben auch den Ausdruck Intention in Schwang gebracht. In der Tonkunst gibt's keine Intention in dem beliebten technischen Sinne. Was nicht zur Erscheinung kommt, ist in der Musik gar nicht da. Was aber zur Erscheinung gekommen ist, hat aufgehört, bloße Intention zu sein. Es scheint, dass beide Betrachtungsweisen, Hanslicks These, dass die Musik dann am mächtigsten ist, wenn sie sich von den Funktionen und Bedeutungen des Alltags fernhält, ebenso wie Liszts Betonung der sozialen Mission der Musik und der Musiker, dass beide Betrachtungsweisen für unser eigenes Nachdenken über Musik unverzichtbar sind. Eine Auflösung des Gegensatzes der Positionen, wie sie sich im Fall des Begriffs des Außermusikalischen angeben ließ, ist ebenso wenig denkbar wie ein billiges, relativistisches sowohl als auch. In den unterschiedlichen Prinzipien, von denen sich die Parteien der Neudeutschen und der Konservativen leiten ließen, kommt vielmehr der Widerspruch zur Darstellung, der dem Postulat der autonomen Musik innewohnt. Sie hörten die 19. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Konservativ gegen Neudeutsch oder Was heißt außermusikalisch? Von Dr. Thomas Kabisch. Das Thema der 20. Kollegstunde: Wagnerianer und Brahminen von Professor Dr. Karl Dahlhaus.